Good morning and a third happy good morning. Guten Morgen und einen dritten fröhlichen guten Morgen. We have to be people who live by joy. Wir müssen Menschen sein, die mit Freude leben. You know, on my iPad cover I have a sticker. Auf meiner iPad-Hülle habe ich einen Aufkleber. It says, smile even if it rains. Darauf steht, lächle auch wenn es regnet. You know, I like stickers like this because they are more biblically correct than many other biblical stickers, so to say. Ich mag solche Aufkleber, weil sie biblisch korrekter sind als viele der biblischen Aufkleber, sozusagen. It's a great day. Es ist ein toller Tag. We have a reason to smile even if it rains. Wir haben einen Grund zu lächeln, auch wenn es regnet. Because God has recognized the value in you when nobody else gave you value. Denn Gott hat den Wert in dir erkannt, als niemand sonst dir Wert gab. And that's what we need to learn to do too. Genau das müssen auch wir lernen zu tun. And show love to every believer, that's what Peter says, after he says recognize the value of every person. Und jedem Gläubigen Liebe entgegenbringen, das sagt Petrus, nachdem er sagt, erkennt den Wert eines jeden Menschen. I have a friend in America. Ich habe einen Freund in Amerika. Who I love a lot. Den ich sehr liebe. And like a lot. Und sehr mag. He's a church planter and the leader of a great church. Er ist ein Gemeindegründer und Leiter einer großen Gemeinde. And I sat with him in his living room. Ich saß mit ihm in seinem Wohnzimmer. And he said something to me that I thought was kind of sad, but yet so profound. Und er sagte etwas sehr Trauriges, aber auch sehr Tiefgründiges. He said, God took away 613 laws through Jesus Christ. Er sagte, Gott hat durch Jesus Christus 613 Gesetze abgeschafft. And he replaced it with only one. Und sie durch ein einziges ersetzt. Love one another. Liebt einander. And that one we are really bad in fulfilling. Und dieses eine erfüllen wir wirklich schlecht. He said, Jesus reduced it to its simplest form and we don't be able to do that. Jesus hat es auf die einfachste Form reduziert und wir sind nicht in der Lage, das zu tun. I thought, my goodness, we really need to learn something. Ich dachte, meine Güte, wir müssen wirklich etwas lernen. So look, the Bible is very clear. We need to show love to every believer. Die Bibel ist ganz klar. Wir müssen jedem Gläubigen Liebe entgegenbringen. You know, the more I study the whole subject of love in the Bible, the more I realize very few of us know what it means to love. Je mehr ich mich mit dem Thema Liebe in der Bibel beschäftige, desto mehr erkenne ich, dass nur sehr wenige von uns wissen, was Liebe bedeutet. But if God is love, we don't have an option. We need to learn to love. Aber wenn Gott Liebe ist, haben wir keine andere Wahl. Wir müssen lernen zu lieben. You know, at the end of your life, I personally am very convinced. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass am Ende deines Lebens that the success of your life will be measured by the way you've learned how to love. Der Erfolg deines Lebens daran gemessen werden wird, wie du gelernt hast zu lieben. Now look. Schau mal. If the Bible is clear that we have to love every believer, that's not an option. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir jeden Gläubigen lieben müssen. Das ist keine Option. You know why it's not an option? Weißt du, warum das keine Option ist? Because in the original language, weil es in der Originalsprache, it's written in the imperative. Im Imperativ geschrieben steht. One day I'm maybe going to do a whole series. Eines Tages werde ich vielleicht eine ganze Folge machen. And I'm going to talk about it. That we have freedom but no rights. Und darüber sprechen, dass wir Freiheit haben, aber keine Rechte. You know, we have the freedom not to love, but we don't have the right not to love. Wir haben zwar die Freiheit nicht zu lieben, aber wir haben nicht das Recht nicht zu lieben. And so many Christians confuse these two things. Und so viele Christen verwechseln diese beiden Dinge. They actually believe that God gives us the right to do whatever we want, although God never does. Sie glauben tatsächlich, dass Gott uns das Recht gibt, zu tun, was wir wollen, obwohl Gott das nie tut. He gives us the freedom to disobey him, but we don't have the right to disobey him. Er gibt uns die Freiheit, ihm nicht zu gehorchen, aber wir haben nicht das Recht, ihm nicht zu gehorchen. He paid for us. Er hat für uns bezahlt. We don't belong to us anymore, ourselves anymore. Wir gehören nicht mehr uns selbst. If you would go through the entire teaching of the epistles of the New Testament, würdest du die gesamte Lehre der Briefe des Neuen Testaments durchgehen, and would look up every single thing that's written in the imperative, und jede einzelne Sache, die im Imperativ steht, anschauen, And understand, you don't have the right not to do that. Und würdest du verstehen, dass du nicht das Recht hast, das nicht zu tun? Even though you have the freedom. Obwohl du die Freiheit dazu hast. I think your life would be lived very different. Denke ich, dass dein Leben ganz anders verlaufen würde. Maybe I should write a book about that. Vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben. Freedom, but no right. Freiheit, aber kein Recht. So look. We are told that every single believer we have to show love to. Uns wird gesagt, dass wir jedem einzelnen Gläubigen Liebe entgegenbringen sollen. And then it says, live your lives with great reverence and in holy awe of God. Und dann sagt Petrus, lebt euer Leben mit großer Ehrerbietung und in heiliger Ehrfurcht vor Gott. You know, I think it's a sign of the time that we live in. Ich denke, es ist ein Zeichen der Zeit, in der wir leben. That there is so little reverence for a holy God. Dass es so wenig Ehrfurcht vor einem heiligen Gott gibt. You know, the Lord has spoken a lot to me about fearing God, revering God. Der Herr hat viel über Gottesfurcht und Ehrfurcht vor Gott zu mir gesprochen. Are you ready for a little shock? Bist du bereit für einen kleinen Schock? You know, when the Bible says we're supposed to live in this reverence, in this awe of this holy God. Wenn die Bibel sagt, dass du in dieser Ehrfurcht, in dieser Achtung vor diesem heiligen Gott leben sollst, do you know what the Greek word for that is? Weißt du, wie das griechische Wort dafür lautet? Phobia. Phobos. The word where we get our word phobia from. Das ist das Wort, von dem wir unser Wort Phobie ableiten. That's the Greek word. Das ist das griechische Wort. So does it mean we have to be scared of God? Heißt es also, dass wir Angst vor Gott haben müssen? No. Nein. Not scared of him because he will punish us. Nicht Furcht vor ihm, weil er uns bestrafen wird. But we are supposed to be scared. Aber wir sollen Furcht haben. Scared of displeasing the one that has purchased us. Furcht davor, demjenigen zu missfallen, der uns gekauft hat. Scared of not living a life that honors him. Furcht davor, das Leben so zu führen, dass es ihn nicht ehrt. And that's what we need to rediscover into the church. It needs to come back. Genau das ist es, was wir in der Gemeinde wiederentdecken müssen. Es muss zurückkommen. You know, my heart longs for a true, holy reverence of a God that is so perfect. Mein Herz sehnt sich nach einer wahren, heiligen Ehrfurcht vor einem Gott, der so vollkommen ist. But I understand it's a sign of the time that there are no more absolutes. Aber ich verstehe, dass es ein Zeichen der Zeit ist, dass es keine Absolutheit mehr gibt. The moment we stand for absolute truth, we are considered intolerant. Sobald wir für die absolute Wahrheit eintreten, gelten wir als intolerant. And everything is permissible today. Heute ist alles erlaubt. You choose your own sex, you choose what you like, you choose what you want to do. Du wählst dein eigenes Geschlecht, du wählst, was du magst, du wählst, was du tun willst. And God gave us this freedom. Gott hat uns diese Freiheit gegeben. But he didn't give us it right. Aber er hat uns nicht dieses Recht gegeben. So we need to live in this incredible reverence that the God who saved us is a holy God. Deshalb müssen wir in dieser tiefen Ehrfurcht davor leben, dass der Gott, der uns gerettet hat, ein heiliger Gott ist. And then the Bible tells us here also that's how the Apostle Peter finishes. Und dann sagt uns die Bibel auch hier, so schließt der Apostel Petrus ab. Honor your rulers. Ehrt eure Regierenden. Now, it actually, in the original language, it's used the word, it means king. In der Originalsprache wird ein Wort verwendet, das König bedeutet. Or a commander. Oder Befehlshaber bedeutet. And you know, he's just summing up what you already said before, that we have to honor those in authority, and yet we have to honor God above everything else. Er fasst damit zusammen, was er schon vorher gesagt hat. Wir müssen die Machthaber ehren und doch müssen wir Gott über alles andere ehren. I see you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.